Wiedervereinigung, der Verrat am deutschen Osten. Im Zusammenhang mit den alliierten Rückzugsgefechten hat es seit dem 9. November 1989 mit der Öffnung der Besatzungsmauer in Berlin deutlich sichtbare Veränderungen gegeben, wie zum Beispiel Beseitigung der Mauer sowie des Todesstreifens zwischen BRD und DDR. Ferner die bis jetzt erst halbherzige Entmachtung der kriminellen SED. Unter massivem Druck höherer Macht sahen sich darüber hinaus die Sowjets, die Amis und die übrigen Besatzer ebenfalls gezwungen, ab 1986 die Truppenreduzierung, den Abbau der Militäranlagen sowie die Verschrottung bestimmter Waffengattungen öffentlich zu verkünden. Äußerst ungern und sehr schleppend begann man allerdings erst ca. 1988, 1989 damit, diese allseits überraschenden Ankündigungen in die Tat umzusetzen. Somit dürfte sich der größte Teil fremder Truppen auch jetzt noch in Deutschland befinden. Die zurzeit schleppend inszenierte Wiedervereinigung ist nichts weiter als die Zusammenfügung zweier Besatzungsdiktaturen auf dem Boden des Deutschen Reiches. Zwei vor Jahrzehnten bewusst als Gegensätze geschaffene Systeme, BRD und DDR, die als solches noch nie zusammengehört haben, werden nun zu einem neuen Regime unter Steuerung der gleichen volkszerstörenden Machtklicken zum vereinten Deutschland mehr zusammengeschustert als zusammengefügt. Abgesehen von dem Vorteil für uns, als Volk allmählich wieder zusammenwachsen zu können, hat die Hugin-Gesellschaft schon 1987 in der Schrift »Deutschland besetzt wieso, befreit wodurch« vor einer nur Wiedervereinigung gewarnt, ohne damals schon konkret wissen zu können, was jetzt geschieht. Der neue, nicht zu übersehende Betrug an Deutschland ist die mit Vertrag vom 12. September 1990 beabsichtigte endgültige Abtretung aller Gebiete, die außerhalb der Grenzen der BRD und DDR liegen. Grenzen, die vor Abschluss eines Friedensvertrages von den Besatzern diktiert und geschaffen wurden, sollen nun vertraglich anerkannt sein. Dieser neue Besatzungs- und Willkürakt der endgültigen Abtretung umfasst alle deutschen Gebiete, die auf dem Titelblatt dieser Schrift rot markiert sind. Gebiete, die teils nach dem Ersten und teils nach dem Zweiten Weltkrieg geraubt oder wie im Fall Österreich abgetrennt wurden. Merke, wer jetzt im neuen Schrumpf Deutschland wählt, bekennt sich auch zu diesem Betrug. Seien wir indes unbesorgt. Dieser Vertrag ist schon deshalb für das deutsche Volk wie für das deutsche Reich rechtlich ohne Bedeutung, weil er lediglich zwischen den vier Hauptbesatzungsmächten sowie der BRD und der DDR geschlossen wurde. 2+4 Verhandlungen. Denn die Ziehkinder BRD und DDR sind willkürliche, illegale Schöpfungen der Besatzer. Auf Deutsch gesagt, die Alliierten haben mal wieder einen Vertrag mit sich selbst geschlossen und das ist kein Vertrag. Dieser Nicht-Vertrag, völkerrechtlich gesehen, verpflichtet lediglich die BRD und DDRler bzw. das neue Schrumpfdeutschland einerseits unwiderruflich und endgültig auf alle oben genannten deutschen Gebiete zu verzichten, andererseits machen aber die Alliierten selbst nur schwammige, unklare Zusagen hinsichtlich des weiteren Abzuges ihrer Truppen. Die DDR wird aus der sowjetischen Knute entlassen und mit uns, wie bisher, der NATO und damit indirekt den Amis unterstellt. Denn der Vertrag enthält die Verpflichtung für das neue Schrumpfdeutschland auch weiterhin einem Bündnis, natürlich der Alliierten, anzugehören. Weder mit dem deutschen Volk noch mit dem Deutschen Reich hat dieser Vertrag irgendetwas zu tun. Ebenso wenig war er notwendig, denn die Besatzer müssen so oder so abziehen über kurz oder lang. Die Sowjets und die SED haben das Volk in Mitteldeutschland bekanntlich bis auf die Knochen ausgebeutet. Der jetzt in Vorbereitung befindliche Vertrag zwischen der UdSSR und der BRD, Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit, zielt ganz offensichtlich darauf ab, jetzt über uns die parasitäre Ausbeutung fortzusetzen, um so den sich deutlich abzeichnenden Zusammenbruch der UdSSR als Staat zu verzögern. Der Vertragstext wurde unter anderem in der FAZ vom 14.09.1990 wiedergegeben. Der organisierte Bonner Taschendiebstahl, über die Steuer, die Rente und über andere Abgaben durchgeführt von Beamten, abgesichert durch eine Justiz nebst Gerichtsvollziehern, unter dem Zwang einer Polizei, nimmt zurzeit noch brutalere Ausmaße an und bewegt sich im Bereich astronomischer Summen. Für die fast schon hysterischen Kriegsabsichten der Amis am Golf zahlt Kohl aus unseren Taschen 3,3 Milliarden, obwohl von den Amis selbst nur 1 Milliarde erwartet wurde. Ob er schon gefragt wurde, ob und wenn ja, wie viel Provision auf sein eigenes Konto geflossen ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Christdemokraten unter Strauß wie Kohl haben vor Jahren schon Milliardensummen dem Banditen Ceausescu in Rumänien, der Roten SED, dem kommunistischen Raubstaat Polen, der Moskowiter-Bolschewiken zur Stützung ihrer Regime gezahlt. Vermutlich als Dank für die mehr als 40-jährige Besatzungstyrannei überhalb Deutschland hat der in Bonn intronisierte Christkommunismus den Sowjets weitere 15 Milliarden D-Mark freiwillig angeboten, zu zahlen vom deutschen Steuerzahler. Eines ist in Pankow, Wien und Bonn in all den Jahrzehnten in Vergessenheit geraten, nämlich die fortbestehenden Reichsgesetze, die unter anderem auch die Todesstrafe beinhalten, vor allem auch für Kapitalverbrechen dieser Art, begangen am deutschen Volk. Jede Wahlbeteiligung gibt auch zu diesen Ausplünderungen die indirekte Zusage, fortzufahren wie bisher. Vor Abzug restlos aller Besatzungstruppen, vor Beseitigung des Grundgesetzes, vor Beseitigung dieser Ausländerherrschaft und Ausschaltung deutscher Kollaborateure, vor der Befreiung Deutschlands und der Wiederherstellung des Deutschen Reiches, nebst Inkraftsetzen seiner Gesetze, ist und bleibt jede abgehaltene Wahl illegal und ist jede Wahlbeteiligung volksschädlich und bleibt Verrat am eigenen Volk. Die nötige Abwendung vom System ist der erste bescheidene Schritt für den Dienst am Volk und Vaterland. Darum ist unser Aufruf zum Wahlboykott kein Aufruf zur Passivität, sondern zur Vernunft. Tragt die Wahrheit ins Volk, das ist unser Aufruf zur Aktivität. Ende des Buches. Die Grafik befindet sich im Anhang als PDF-Datei.